Aufgabe 4.5 A1. Hören Sie sich jetzt eine Präsentation über den Rebus-Konzern an und machen Sie sich Notizen zu diesen Punkten. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in unserer Zentrale hier in Hausenburg. Zuerst möchte ich Ihnen gerne etwas über den Rebus-Konzern erzählen. Rebus ist in erster Linie ein Versandhaus, das Waren per Katalog und Online-Bestellung verkauft und den Kunden direkt ins Haus schickt. Insgesamt gibt es mehr als 60 Kataloge pro Saison. Den deutschen Hauptkatalog mit dem Motto »Was Trend ist« gibt's bei Rebus, kennen Sie sicher. Er bietet auf 1300 Seiten über 70.000 Produkte an, vor allem Bekleidung und Schuhe. Darüber hinaus gibt es hier neben den Saisonkatalogen pro Jahr mehr als 60 Spezialkataloge, zum Beispiel Multimedia, Baumarkt, winzig-klein, Gartencenter oder Trendsetter, trendige Mode für junge Leute. Selbstverständlich alles kostenlos. Rebus existiert seit 1952. Im Herbst 1953 brachte unser Firmengründer Ralf Ernst Bussmann den ersten Katalog heraus. Dieser erschien in einer Auflage von 300 Exemplaren, alle handgebunden mit einem Angebot von 28 Paar Schuhen. Er hatte übrigens 14 Seiten. Und nach 50 Jahren ist die Rebus-Handelsgruppe mit 51 Unternehmen in 20 Ländern in Europa, Amerika und Asien ein Global Player und eines der umsatzstärksten Versandunternehmen der Welt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von knapp 10 Milliarden Euro, etwa die Hälfte davon im Ausland. Er beschäftigt rund 50.000 Menschen. Übrigens, die Hälfte seines Umsatzes erzielte Rebus 2009 im Internet und ein Viertel seiner Kunden sind jünger als 25 Jahre. In den Rebus-Katalogen sind oder waren auch viele Topmodels zu sehen. Der Sitz der Handelsgruppe ist, wie gesagt, nach wie vor in Hausenburg. In jüngster Zeit hat Rebus seine Position in Großbritannien, dem zweitgrößten Versandhandelsmarkt Europas, entscheidend verstärkt. Rebus hat das britische Handelsunternehmen Goodmans PLC London übernommen. Dadurch hat Rebus seinen Marktanteil in Großbritannien von bisher 8 auf 15% erhöht. Der Rebus-Konzern plant, seine Marktposition in den großen Versandhandelsmärkten auszubauen und aktuelle Trends bereitzuhalten. Das war also ein kurzer Überblick über unsere Firma. Möchte jemand eine Frage stellen? Entschuldigung, können Sie den Umsatz bitte wiederholen? Ja, wir haben einen Umsatz von knapp 10 Milliarden Euro weltweit. Hat jemand weitere Fragen? Ja, können Sie etwas über Ihre Aktivitäten in Spanien sagen? Ja, gerne. Wir verfolgen in Spanien ebenfalls einen Wachstumskurs. Deshalb hat Rebus beschlossen, ein Joint Venture mit dem Textileinzelhandelsunternehmen Espartex zu gründen. Danke. So, meine Damen und Herren, beginnen wir jetzt mit unserer Betriebsbesichtigung. Wenn Sie mir bitte folgen würden?